Lektion 6, Text 5. Beim nächsten Ton ist es 1. Eins, eins, neun, eins. Beim nächsten Ton ist es 11:15:00. Beim nächsten Ton ist es 11:15:00.